Die Papiere, die im September 1918 bei verschiedenen Spartakusleuten beschlagnahmt wurden, beweisen, dass der Plan bestand und vielleicht noch besteht, nach russischem Vorbilde große Blutbäder unter der Bevölkerung anzurichten. Die jüdischen Geheimbunde haben ihre Vertrauensmänner angewiesen, Listen aller Deutschen anzufertigen, die monarchischer Gesinnung verdächtig sind, damit sie bei dem beabsichtigten Umsturz beseitigt werden könnten. Die Liste jener Männer, die sich um das deutsche Vaterland besonders verdient gemacht haben, ist bereits vorhanden. Sie wurde in einer jüdischen Geheimversammlung, deren Redner sich zumeist der hebräischen Sprache bedienten, vorgelesen. Am schlimmsten steht es gegenwärtig in Russland. Dort üben 457 Bolschewiken die Schreckensherrschaft aus, darunter befinden sich 422 Juden. Der Rest besteht fast durchwegs aus entwichenen Zuchthäuslern. Bruder Lenin, das ist Uljanow Zedernbohm, selbst gehörte schon vor Ausbruch des Weltkrieges einer Geheimloge in der Schweiz an, die zielbewusst auf die Weltrevolution hinarbeitete. Bruder Trotzki, das ist Braunstein, und Bruder Radek, der Herr Sobelsohn, gehörten demselben Verschwörerclub an. Ebenso vermutlich Bruder Fritz Adler. Lenin ist trotz aller Ableugnungsversuche Jude. Dass die Juden den Bolschewismus in Russland eingeführt und verbreitet haben, geben sie heute bereits offen zu. So schreibt zum Beispiel der Jude M. Kohan in der Zeitung Der Kommunist, Charkow in Russland, am 12. April 1919, man kann ohne jede Übertreibung sagen, dass die große russische soziale Revolution ein Werk der Juden war, und die Juden haben nicht nur geführt, nein, jetzt noch liegt die Sowjetsache in ihren bewährten Händen. Wir, die Juden, können ruhig sein, solange die oberste Leitung der Roten Armee in den Händen von Leo Trotzki Braunstein liegt. Bezüglich Ungarns sei zunächst die Tatsache festgestellt, dass die ungarischen Arbeiter bereits im Jahre 1914 auf einem Arbeiterkongress das Verlangen stellten, die Sozialistenführer müssten aus den Freimaurerlogen austreten. Ein Beweis mehr, dass also auch in Ungarn die Arbeiterführer Freimaurer sind. Sie versprachen es, ob es wirklich geschehen ist, bleibt mehr als fraglich. Am 22. März 1919 wurde die Ungarische Räterepublik errichtet. Ihre Führer waren Freimaurer. So zum Beispiel der Unterrichtsminister Bruder Kunfi, Lies Kohn, Bruder Jazzi, der Nationalitätenminister, Bruder Agoston Peter, Bruder Lukács, der Sohn eines jüdischen Millionärs in Budapest, Bruder Dina Denes Sultan und vor allem Bruder Bela Kuhn, Lies Kohn, der Schwerverbrecher, der sich noch heute des besonderen Schutzes der österreichischen Regierung erfreut. Die Räteregierung bestand überhaupt aus lauter Juden. Die bekanntesten Namen seien hier zum bleibenden Gedächtnis festgenagelt. Der Bluthund Tibor Samueli, der Präsident des Regierenden Rates Alexander Garbei oder Grünbaum, Ostani oder Bienenstock für das Heerwesen, Ronay oder Rosenstengel für das Recht, Varga oder Weichselbaum für das Geldwesen, Winsche oder Weinstein für die Hauptstadt, Moritz Erdeli oder Eisenstein für das Ernährungswesen, Bela Vago oder Salzberger, Bela Viro oder Bienenstock Nummer 2 für die Polizei. Alle waren Juden. Nur Oskar Czerny war angeblich kein Jude. Aber als verurteilter Raubmörder hatte er den Befähigungsnachweis, der Räteregierung in Ungarn anzugehören, vorzüglich erbracht. Auch Nick, der Befehlshaber der bolschewistischen Sicherheitswache, war ein Raubmörder, wie denn überhaupt von den 6000 Lenin-Buben Bruder Bela Kuhns nahezu jeder ein Mörder war. Die 134-tägige Herrschaft der Kommunisten hat den Ungarn unendlich Schaden gebracht. Viele tausende unschuldiger Opfer wurden in scheußlicher Weise hingemordet. Die jüdischen Führer dagegen haben Gold, Schmutzsachen und Edelsteine im Werte von 3000 Millionen Kronen verschleppt und in Sicherheit gebracht. 197 Millionen Kronen flossen nach Österreich für kommunistische Werbearbeit. Der Kommunist Thomann allein erhielt erwiesenermaßen mindestens 450.000 Kronen. Bemerkenswert ist auch, dass gleich nach Ausrufung der Räterepublik in Ungarn ein Aufruf erschien, Völker Israels, worin die Juden aufgerufen wurden, im Sinne der Verheißungen ihrer Propheten von ganz Ungarn Besitz zu ergreifen. Auch dass bei den Straßenumzügen und bei allgemeiner Beflaggung neben den roten Revolutionsfahnen nur die blau-weißen Fahnen der Zionisten geduldet wurden, ist höchst bezeichnend. Das große Chaos, von dem die Weisen von Zion bereits im Jahre 1897 vorahnend zu berichten wussten, ist also sichtbar für jedermann in Erscheinung getreten. Wir stehen am Beginn der jüdischen Weltherrschaft. Um jeden Zweifler über den Zusammenhang zwischen Freimaurerei, Zionismus, Spartakismus, Kommunismus und Bolschewismus völlig die Augen zu öffnen, sei hier noch kurz erwähnt, dass der Völkerbund die blau-weiße Flagge des Judenstaates hissen wird. Drei breite, waagerechte Streifen, oben und unten weiß, in der Mitte blau, bilden das stolze Banner all jener Völker, die sich unter das jüdische Joch gebeugt haben. Wehe uns armen, betrogenen und schmählich Besiegten!